Der Geheimagent von Joseph Conrad. Es liest Jürgen Holz. Folge 8. Sir Ethelred schob eine Hand unter den Rockschoß, legte den Kopf in den Nacken und sah ihn fest an. »Die heutige Nachtsitzung wird lange dauern«, versetzte er. »Erstatten Sie mir im Parlamentsgebäude Bericht, falls wir noch dort sein sollten. Ich werde Toodles anweisen, nach Ihnen Ausschau zu halten, und er wird Sie dann zu mir führen.« »Und Sie wollen die Sache selbst in die Hand nehmen?« »Jawohl, Sir Ethelred. Ich halte das für das Beste.« Der große Mann hatte den Kopf so weit in den Nacken gelegt, dass er die Augen fast schließen musste, wollte er den Direktor noch unter Beobachtung halten. »Wie sind Sie überhaupt auf diesen Gedanken verfallen?« »Was soll ich da sagen, Sir Ethelred? Die Abneigung des Neulings gegen eingefahrene Methoden, der Wunsch, sich Kenntnis aus erster Hand zu verschaffen, Ungeduld. Es ist zwar meine alte Arbeit, aber die neue Umgebung ist mir noch ungewohnt und hat mir gelegentlich etwas zu schaffen gemacht. Ich hoffe sehr, dass Sie sich einleben werden«, sagte der große Mann freundlich und streckte eine Hand aus, die sich zwar weich anfühlte, aber doch breit und kräftig war, wie die Hand eines zu Wohlstand gelangten Bauern. Der Direktor schüttelte sie und zog sich zurück. Im Vorzimmer trat Toodles auf ihn zu, der wartend auf der Kante eines Tisches gesessen hatte und bemühte sich, seine angeborene Lebhaftigkeit zu unterdrücken. »Nun zufrieden?« fragte er mit affektierter Gewichtigkeit. »Sehr.« »Sie haben sich meine ewige Dankbarkeit erworben«, antwortete der Direktor, dessen langes Gesicht hölzern wirkte, im Vergleich zu der gewollt ernsten Miene des anderen, die bereit schien, jederzeit einem Lachen Platz zu machen. Irgendwo auf dem Korridor schlug eine Klingel an, und bei ihrem Klang spitzte der junge Mann wachsam und eifrig die Ohren. »Jetzt ist es soweit, er will gehen«, flüsterte er, ergriff seinen Hut und verschwand aus dem Vorzimmer. Der Direktor verließ den Raum durch eine andere Tür. Wiederum kreuzte er die breite Allee, durchschritt die enge Gasse und betrat eilig das Gebäude seiner eigenen Behörde. Er verminderte sein Tempo nicht, bis er sein Arbeitszimmer erreicht hatte. Noch ehe er die Tür hinter sich geschlossen hatte, ging sein suchender Blick schon zum Schreibtisch. Einen Augenblick lang stand er still, trat dann an den Tisch, musterte den Fußboden, setzte sich in den Sessel, klingelte und wartete. »Ist Hauptinspektor Heath noch da?« »Nein, Sir. Er ist vor einer halben Stunde gegangen.« Er nickte. »Danke. Das ist alles.« Und wie er so dasaß, den Hut weit in den Nacken geschoben, dachte er, dass es Heath und seiner Unverschämtheit ganz ähnlich sehe, das einzige Beweisstück dieses Falles wegzuschaffen. Aber er empfand deshalb keine Feindseligkeit. Alte und geschätzte Beamte nehmen sich gelegentlich Freiheiten heraus. Und der Fetzen mit der angehefteten Adresse war zweifellos nicht etwas, was man sorglos herumliegen lassen konnte. Er beschloss, nicht weiter über diesen Beweis von Hauptinspektor Heaths Misstrauen gegen ihn nachzudenken und schrieb eine kurze Mitteilung an seine Frau, in der er sie beauftragte, ihn bei der Gönnerin von Michaelis zu entschuldigen, bei der sie diesen Abend beide zum Essen geladen waren. Schnell wie ein Schatten verließ er den Schauplatz seiner täglichen Arbeit. Sein Abstieg in die Gasse war wie der Abstieg in ein schlammiges Aquarium, aus dem das Wasser abgelassen worden ist. Trübe Feuchtigkeit schlug über ihm zusammen. Die Hauswände waren nass, der Straßenkot schillerte phosphoreszierend. Er konnte leicht für einen der zahlreichen exotischen Fische gelten, die man dort um dunkle Ecken flitzen sieht. Er verhielt unmittelbar am Rande des Trottoirs. Sein geübtes Auge hatte in den ungeordneten Massen von Licht und Schatten eine Kutsche entdeckt, die sich langsam auf dem Fahrdamm näherte. Er winkte nicht, doch als das niedrige Trittbrett vor ihm am Bordstein vorüberglitt, sprang er geschickt vor dem großen Kutschenrad her in das Gefährt und sprach schon durch die kleine Klappe zum Kutscher, ehe dieser, der lässig auf dem Bocke saß, noch bemerkt hatte, dass ein Fahrgast eingestiegen war. Die Fahrt währte nicht lange. Sie endete unvermittelt auf ein Zeichen hin, eigentlich nirgendwo, zwischen zwei Laternen vor einer Tuchhandlung, deren Schaufenster bereits für die Nacht mit eisernen Rollläden gesichert waren. Der Fahrgast reichte dem Kutscher eine Münze durch die Klappe, schlüpfte aus der Kutsche und war verschwunden. Was bei dem Kutscher einen unheimlichen, geisterhaften Eindruck hinterließ. Doch fühlte sich die Münze groß genug an, und weil er nicht literarisch gebildet war, fürchtete er auch nicht, sie könne sich in seiner Tasche in ein welkes Blatt verwandeln. Da sein Beruf ihn über die Welt seiner Fahrgäste hinaushob, brachte er deren Handlungen nur geringe Anteilnahme entgegen. Seine Lebensanschauung drückte sich in der Art aus, wie er sein Pferd scharf wendete. Die Brad Street war nicht weit entfernt. Sie zweigte als schmale Gasse von einem dreieckig geformten Platz ab, der von dunklen, geheimnisvoll aussehenden Häusern umstanden wurde, Tempeln des Kleingewerbes, die zur Nacht von allen Händlern verlassen waren. Nur die Karbidlampe eines Obstkarrens warf ihr grelles Licht auf die Straßenecke. Dahinter war alles schwarz, und die wenigen in dieser Richtung gehenden Passanten verschwanden mit einem einzigen Schritt hinter den Bergen glühender Apfelsinen und Zitronen. Ihre Tritte riefen kein Echo wach, sondern waren für alle Zeit verstummt. Der zu Abenteuern aufgelegte Kriminaldirektor und Leiter des Sonderdezernates beobachtete interessiert aus einigem Abstand dieses Verschwinden. Er fühlte sich so beschwingt, als habe er einsam im Dschungel viele tausend Meilen entfernt von jedem Bürotisch und behördeneigenem Tintenfass einen Hinterhalt bezogen. Die zerstreute Munterkeit, die den Menschen im Angesicht einer doch immerhin wichtigen Aufgabe überkommt, deutet denn doch wohl darauf hin, dass diese unsere Welt am Ende nicht so sehr ernst zu nehmen ist. Denn der Direktor neigte von Natur aus nicht zu Leichtfertigkeit. Etwas weiter entfernt, auf der anderen Straßenseite, war ein verdächtiges Licht zu bemerken, das aus dem Schaufenster des Herrn Wörlock fiel, in dem sich unter aufgehängten Zeitungen die Umrisse von Kartons und Büchern abzeichneten. Der Direktor musterte die Auslage von der gegenüberliegenden Straßenseite her. Kein Zweifel, hier war es. Neben dem Schaufenster, in dem die Anhäufung rätselhafter Gegenstände ihren Schatten warf, entließ die leicht angelehnte Ladentür einen schmalen Streifen des innen brennenden, hellen Gaslichtes. 8. Nachdem Frau Wörlocks Mutter durch unablässig wiederholte Vorstellungen die kühlen Herzen einiger konzessionierter Schankwirte, ehemaliger Bekannter des unglückseligen Verschiedenen, genügend erwärmt hatte, war es ihr endlich gelungen, in das Altersheim aufgenommen zu werden, das ein vermögender Hotelbesitzer für die mittellosen Witwen von Berufskollegen gestiftet hatte. Diesen Plan aus der Bedrängnis ihres Herzens geboren und mit List genährt, hatte die alte Frau insgeheim mit Entschlossenheit verwirklicht. Es war das zu der Zeit geschehen, da ihre Tochter Winnie es sich nicht verkneifen konnte, Herrn Wörlock gegenüber die Bemerkung fallen zu lassen, Mutter hat letzte Woche fast täglich halbe Kronen und 5 Schillingstücke für Droschken ausgegeben. Diese Bemerkung war jedoch nicht von Missgunst eingegeben. Winnie nahm durchaus Rücksicht auf die Gebrechen ihrer Mutter. Sie war nur ein wenig von dieser plötzlichen Sucht nach Ortsveränderung überrascht. Herr Wörlock, der bekanntlich großzügig war, hatte die Bemerkung nur grunzend von sich gewiesen, da sie ihn in seinen Überlegungen störte. Er grübelte jetzt oft tief und andauernd. Es handelte sich dabei um wichtigere Dinge als um 5 Schilling. Entschieden wichtigere Dinge, die mit philosophischer Heiterkeit von allen Seiten zu betrachten unvergleichlich viel schwieriger war. Nachdem sie solcher Art insgeheim ihr Ziel erreicht hatte, gestand die tapfere alte Frau ihrer Tochter alles. Frau Wörlock war von der Ankündigung so überrascht, dass sie, ganz im Gegensatz zu ihrer üblichen Reaktion auf eine Anrede, ihre häusliche Tätigkeit unterbrach. In diesem Fall handelte es sich um das Abstauben der Möbel im Wohnzimmer hinter dem Laden. Sie sah ihre Mutter an. »Wie bist du nur auf diese Idee verfallen?« fragte sie voll entrüsteter Verwunderung. »Hast du es denn hier nicht gut gehabt?« Die Frage war ihr unwillkürlich auf die Lippen getreten, und schon im nächsten Augenblick nahm sie wieder ihre übliche Verhaltensweise ein, indem sie sich erneut ans Abstauben machte. Die alte Frau saß derweil stumm und verängstigt unter ihrer schmutzigen weißen Haube und der glanzlosen Perücke da. Winnie war mit dem Abstauben des Sessels fertig und fuhr mit dem Staubwedel über die Mahagoni-Rückwand des Rosshaarsofas, auf dem Herr Wörlock in Hut und Mantel der Ruhe zu pflegen liebte. Sie widmete sich ganz ihrer Arbeit, stellte dann aber doch noch eine Frage. »Wie hast du das nur fertiggebracht, Mutter?« Diese Neugier war entschuldbar, da sie sich nicht auf den Kern der Dinge richtete, den Frau Wörlock grundsätzlich nicht zur Kenntnis nahm. Sie betraf einzig die Methode. Die alte Frau stürzte sich eifrig auf dieses Thema, war es doch etwas, worüber sich ganz unbedenklich reden ließ. Sie beglückte ihre Tochter also mit einer ausführlichen Darstellung, in der es von Namen wimmelte, sowie auch von Nebenbemerkungen, die sich mit den Verwüstungen befassten, welche die Zeit auf den menschlichen Gesichtern anrichtet. Die Namen waren in der Hauptsache Namen von konzessionierten Schankwirten, die Freunde deines armen Vaters. Mit besonderer Wertschätzung verweilte sie bei der herablassenden Güte eines schwerreichen Brauers, Baronets und Unterhausabgeordneten, des Kurators der Stiftung. Sie war darum so beeindruckt, weil man ihr erlaubt hatte, mit dem Sekretär des großen Mannes eine Verabredung zu treffen. Ein sehr höflicher Herr, ganz in Schwarz, mit einer leisen, gütigen Stimme, dabei aber sehr, sehr dünn und still. Er sah aus wie ein Schatten. Winnie setzte das Staubwischen bis zum Ende des Berichtes fort und ging dann in ihrer gewohnten Manier, ohne irgendeine Bemerkung zu machen, aus dem Wohnzimmer, zwei Stufen abwärts, in die Küche. Frau Wörlocks Mutter vergoss angesichts der Sanftmut, die ihre Tochter in dieser schrecklichen Angelegenheit an den Tag legte, einige Freudentränen und lenkte dann ihren Scharfsinn auf die Möbel, denn diese gehörten ihr. Oftmals hatte sie gewünscht, dies möge nicht der Fall sein. Einige Gegenstände benötigte sie selber, denn die Stiftung, die sie nach vielen beharrlichen Bitten endlich an die barmherzige Brust gezogen hatte, stellte den Objekten ihrer Wohltätigkeit nichts weiter zur Verfügung als nackte Dielen und billig tapezierte Wände. Das Feingefühl, mit dem sie für sich die am wenigsten wertvollen, abgenutztesten Stücke auswählte, wurde nicht beachtet, da Winnie getreu ihrer Lebensmaxime den Kern der Dinge ignorierte. Sie ging einfach von der Annahme aus, ihre Mutter werde jene Stücke wählen, die sie zu haben wünschte. Was Herrn Wörlock betraf, so umgaben ihn seine Grübeleien wie eine chinesische Mauer und bewahrten ihn vor der Berührung mit allen Erscheinungen aus dieser Welt der fruchtlosen Bemühung und des trügerischen Scheins. Nachdem die Wahl getroffen war, bot die Verfügung über die Restbestände Schwierigkeiten ganz besonderer Art. Selbstverständlich ließ sie alles in der Brad Street, aber schließlich hatte sie zwei Kinder. Winnie war dank der vernünftigen Verbindung mit dem vorzüglichen Herrn Wörlock versorgt. Stevie war mittellos und etwas eigen. Man durfte sich hier weder von juristischen Überlegungen noch etwa von einer Vorliebe leiten lassen, sondern einzig von der sachlichen Beurteilung seiner Lage. Durch den Besitz der Möbel würde er noch keineswegs versorgt sein. Der arme Junge müsste sie eigentlich bekommen, und doch. Ihm das Mobiliar übereignen hieß, an seiner gänzlichen Abhängigkeit einen Abstrich vornehmen. Mittellos und abhängig konnte er gewisse Ansprüche machen, die er als Möbelbesitzer nicht erheben konnte. Überdies könnte der feinfühlige Herr Wörlock Anstoß daran nehmen, seinem Schwager für die Stühle, auf denen er saß, zu Dank verpflichtet zu sein. In jahrelanger Erfahrung mit möblierten Herren hatte Frau Wörlocks Mutter die aberwitzigen Seiten der menschlichen Natur kennengelernt und war resigniert zu einem recht trüben Urteil darüber gelangt. Wie nun, wenn es Herrn Wörlock plötzlich beikäme, Stevie zu befehlen, sich mit seinem Gerümpel woanders hin zu verfügen? Andererseits war es auch bei gewissenhaftester Teilung nicht zu vermeiden, Winnie zu kränken. Nein, Stevie musste mittellos und abhängig bleiben. Und so hatte sie beim Verlassen des Hauses nur ganz einfach zu ihrer Tochter gesagt, »Wir brauchen nicht erst meinen Tod abzuwarten. Was ich hier lasse, gehört ohne Ausnahme dir, meine Liebe.« Es war nun Zeit, die 3 Schilling und 6 Pence auszugeben, vermittels derer jene Kutschfahrt unternommen werden konnte, die sehr wohl die letzte im Leben der Mutter von Frau Wörlock sein mochte. Sie traten durch die Ladentür auf die Straße. Das Gefährt, das sie hier erwartete, hätte gut zur Illustration des Sprichwortes »Die Wahrheit kann bitterer sein als die Karikatur« dienen können, falls es ein solches Sprichwort gäbe. Hinter einem bresthaften Gaul rollte auf ausgeleierten Rädern eine Kutsche heran, auf deren Bock ein verstümmelter Kutscher thronte. Winnie stieg hinter ihrer Mutter in die Droschke. Stevie kletterte auf den Bock. Sein schlaffer Mund und der kummervolle Blick seiner Augen ließen erkennen, in welchem Gemütszustand er die Vorgänge betrachtete. Das bresthafte Pferd, dem das Geschirrlose auf dem stark heraustretenden Gerippe hing, schien mit unendlicher Geduld und äußerster Behutsamkeit auf den Zehenspitzen dahin zu tänzeln. Etwas später auf dem freien Platz vor Whitehall war überhaupt nicht mehr zu erkennen, dass man von der Stelle kam. Die Droschke rasselte und klirrte unaufhörlich vor der Front des Schatzamtes und die Zeit selbst schien stille zu stehen. Schließlich bemerkte Winnie, das ist kein sehr gutes Pferd. Sie blickte aus funkelnden Augen starr vor sich hin. Stevie, der auf dem Bocke saß, schloss die schlaffen Lippen, um dann eindringlich zu sagen: »Nicht!« Der Kutscher, der die Zügel um den Eisenhaken gewunden hatte, achtete nicht darauf. Vielleicht hatte er nichts gehört. Stevie atmete schwer. »Nicht die Peitsche!« Der Kutscher wandte ihm langsam das aufgedunsene, in vielen Farben schillernde Gesicht mit den weißen Bartstoppeln zu. Seine roten Äuglein glitzerten feucht. Die Wulstlippen waren violett gefärbt. Sie blieben geschlossen. Mit dem schmutzigen Rücken der Hand, die die Peitsche hielt, rieb er über seinen von Stoppeln bestandenen Unterkiefer. »Nicht die Peitsche«, sagte Stevie heftig. »Das tut weh.« »Nicht die Peitsche«, wisperte der Kutscher nachdenklich und machte auf der Stelle von ihr Gebrauch. Er tat dies nicht, weil er eine grausame Seele und ein böses Herz hatte, sondern weil er sich den Fuhrlohn verdienen musste. Winnie erhob nun die Stimme. »Du hast deinen Willen durchgesetzt, Mutter, und wenn du jetzt unglücklich wirst, darfst du dich bei niemandem deshalb beklagen, und ich glaube nicht, dass du dich sehr wohl fühlen wirst. Nein, das tue ich nicht. Hast du es denn bei uns nicht gut gehabt? Was sollen denn nur die Leute davon denken, dass du einfach eine wohltätige Stiftung in Anspruch nimmst?« »Meine Liebe«, versuchte die alte Frau eindringlich den Lärm zu überschreien, »du bist mir eine vorbildliche Tochter gewesen, und was Herrn Wörlock betrifft, nun, da es ihr an Worten mangelte, um Herrn Wörlocks Vortrefflichkeit gebührend hervorzuheben, richtete sie den tränenvollen Blick zur Decke. Dann wandte sie das Gesicht ab, indem sie so tat, als wolle sie sich durch das Fenster vom Fortschritt der Fahrt überzeugen. Dieser Fortschritt war unbeachtlich und spielte sich unmittelbar am Rinnstein ab. Was würden wohl die Leute sagen? Sie wusste nur zu genau, was jene Leute denken würden, die Winnie bei dieser Frage vorschwebten, die alten Bekannten ihres Vaters und jener anderen, bei denen sie mit so schmeichelhaftem Erfolg vorstellig geworden war. Die alte Frau hatte gar nicht gewusst, wie sehr sie sich zur Bittstellerin eignete. Sie ahnte ganz richtig, welche Art von Schlussfolgerungen man daraus ziehen würde, dass sie sich um die Aufnahme ins Altersheim bewarb. Dank dem merkwürdig delikaten Feingefühl, das Seite an Seite mit aggressiver Brutalität in der Seele der Männer wohnt, hatte man ihre Verhältnisse nur oberflächlich erforscht. Zudringlichen Fragen war sie ausgewichen, indem sie fest die Lippen zusammenkniff und unmissverständlich beredtes Schweigen andeutete. Und daraufhin verloren dann die Männer, wie es ihre Art ist, jede Neugier. Sie beglückwünschte sich öfter als einmal dazu, dass sie es nicht mit Frauen zu tun hatte, die von Natur aus mit weniger Zartgefühl und mehr Wissbegier ausgestattet sind und sicherlich so lange mit Fragen fortgefahren wären, bis sie genauestens erfahren hätten, durch welche Roheitsakte ihrer Tochter und ihres Schwiegersohnes sie zu diesem verzweifelten Schritt gedrängt worden war. Denn dadurch, dass sie die Wahrheit verschwieg, setzte sie ihre Tochter übler Nachrede aus. Winnie war selbstverständlich unabhängig und brauchte sich nicht um die Ansicht von Leuten zu kümmern, die sie nicht gesehen hatte und die sie nie zu Gesicht bekommen würde, und Stevie besaß nichts auf der Welt mit Ausnahme der Heldenhaftigkeit und Unbedenklichkeit seiner Mutter. Das Gefühl der Geborgenheit, das sie nach Winnies Heirat zunächst empfunden, hatte mit der Zeit abgenommen, denn nichts währt ewig. Und in der Stille ihres nach hinten gelegenen Schlafzimmers waren Frau Burlocks Mutter alle jene Lehren wieder eingefallen, die das Leben einer Witfrau einbläut. Sie kam kühl zu dem Ergebnis, dass Herrn Burlocks Güte umso länger währen werde, je weniger sie strapaziert wurde. Dieser herrliche Mensch liebte selbstverständlich seine Frau, zog es aber zweifellos vor, so wenige ihrer Verwandten bei sich zu haben, als angängig war, ohne seine Frau zu kränken. Es würde besser sein, einzig den armen Stevie in den ganzen Genuss von Herrn Burlocks Großmut kommen zu lassen. Und die heldische alte Frau beschloss, bewogen von Liebe zu ihren Kindern und von Lebensklugheit, ihre Abkömmlinge zu verlassen. Den Nutzen aus dieser lebensklugen Haltung sollte Stevie in Gestalt einer Stärkung seines moralischen Anspruchs ziehen. Frau Burlocks Mutter hatte das sehr genau ausgetüftelt. Die Stellung des armen Jungen, eines guten, nützlichen, wenn auch etwas eigenen Jungen, war nicht genügend gefestigt. Man hatte ihn zusammen mit seiner Mutter übernommen, und zwar etwa ebenso wie die Möbel aus dem Haus am Belgravian Square, das heißt also als ihr höchst privates Eigentum. Was wird nun aber geschehen, fragte sie sich, denn Frau Burlocks Mutter verfügte über ein gewisses Maß von Fantasie, wenn ich sterbe. Diese Frage konnte sie sich nur mit Grauen stellen. Es erfüllte sie mit Entsetzen zu denken, dass sie dann nicht wissen würde, was mit ihrem Jungen geschah. Indem sie ihn aber seiner Schwester sozusagen übermachte und gleichzeitig selbst aus dem Haushalt ausschied, verschaffte sie ihm den Vorteil einer abhängigen Stellung. Das war die Rechtfertigung für das bedenkenlose, kühne Vorgehen der Mutter, der Frau Burlock. Dadurch, dass sie ihren Sohn preisgab, verschaffte sie ihm in Wirklichkeit eine lebenslängliche Versorgung. Andere Menschen erreichen ein solches Ziel durch materielle Opfer. Sie tat es auf diese Weise. Es ging einfach nicht anders. Überdies würde sie auch beobachten können, wie sich alles anließ. Mochte es nun gelingen oder nicht, die grässliche Ungewissheit auf dem Totenbett würde ihr jedenfalls erspart bleiben. Aber es war hart, grausam hart. Die Droschke ratterte, klirrte und rumpelte. Letzteres war jetzt besonders stark zu bemerken. Sie stieß und hüpfte so außerordentlich, dass man von einer Vorwärtsbewegung gar nichts mehr verspürte. Es war, als befinde man sich in einer stationären Rüttelmaschine, die einem mittelalterlichen Abstrafungsgerät glich oder einem jener neumodischen Apparate zur Behebung von Leberstauungen. Das war höchst bejammernswert, und als Frau Burlocks Mutter nun die Stimme ertönen ließ, klang es wie ein Klagegeheul. »Du wirst mich doch bestimmt besuchen, so oft es deine Zeit erlaubt, nicht wahr, Winnie?« »Selbstverständlich«, erwiderte Winnie knapp und starrte vor sich hin. Und die Kutsche rumpelte an einer dampfenden, fettigen Fischbraterei vorbei, wo grelles Gaslicht in den dichten, stark riechenden Vrasen einfiel. Die alte Frau ließ wiederum ihr Geheul ertönen. »Und noch etwas. Ich muss den armen Jungen jeden Sonntag zu sehen bekommen. Es wird ihm schon nicht lästig sein, den ganzen Tag bei seiner alten Mutter zu verbringen.« Winnie kreischte ungerührt. »Lästig? Was denn gar? Der arme Junge wird dich schrecklich vermissen. Ich wollte, du hättest nur ein bisschen daran gedacht, Mutter.« »Nicht daran gedacht?« Die heldische alte Frau schluckte an einem Gegenstand, der einer Billardkugel ähnelte und sich scherzhafter, aber ganz unpassenderweise in ihrer Kehle eingefunden hatte. Winnie saß eine Weile stumm und schmollend da und sagte dann patzig, was bei ihr sehr selten vorkam, »Im Anfang werde ich alle Hände voll zu tun haben mit ihm, denn bestimmt ist er ganz durcheinander.« »Was du auch tust, Winnie, lass ihn deinen Mann nicht behelligen.« Plötzlich brach die mütterliche Besorgnis von Neuem durch. Stevie würde zwei verschiedene Omnibusse benutzen und dazwischen ein Stück zu Fuß gehen müssen. Das war zu kompliziert. Die alte Frau überließ sich ganz ihrem Schmerz und ihrer Bestürzung. Winnie starrte geradeaus. »Reg dich nicht so auf, Mutter. Selbstverständlich wirst du ihn zu sehen bekommen. Ach, Winnie, ich will mir Mühe geben.« Sie wischte sich die tränenden Augen. »Aber du hast schließlich nicht die Zeit, ihn zu begleiten. Und wenn er sich nun verläuft und jemand geht grob mit ihm um, dann vergisst er vielleicht wieder Namen und Adresse und ist tagelang nicht aufzufinden.« Nun machte sich ein ganz eigentümlicher Stoß fühlbar. Gemauerte Säulen glitten ins Blickfeld. Und das plötzliche Aufhören der marternden Stöße und des sinnverwirrenden Klirrens betäubte die Frauen förmlich. Was war geschehen? Sie saßen unbeweglich und verängstigt in der tiefen Stille, bis endlich die Tür geöffnet und ein raues, angestrengtes Flüstern vernehmlich wurde. »Wir sind da.« Winzige Giebelhäuser, jedes mit einem matt erleuchteten Fenster im Parterre, umstanden eine Rasenfläche, die mit Büschen bepflanzt und durch einen Zaun von der breiten Straße getrennt war, wo der Lärm des Verkehrs dröhnte und zahllose Lichter blinkten. Vor der Tür zu einem dieser Zwergenhäuser hatte die Kutsche angehalten. Frau Burlocks Mutter entstieg rückwärts und mit einem Schlüssel in der Hand als erste der Kutsche. Winnie blieb auf dem Plattenweg zurück und entlohnte den Kutscher. Stevie half eine Anzahl von Paketen hineintragen. Dann trat er heraus und stellte sich in den Lichtkegel einer Gaslaterne, welche Eigentum der Stiftung war. Der Kutscher besah die Silbermünzen, die sich in seiner großen, schmutzigen Hand sehr klein ausnahmen, Symbole unzureichenden Lohnes, welcher dem ehrgeizigen Mut und der Mühe einer Menschheit wird, deren Tag auf dieser sündigen Welt nur kurz währt. Der Kutscher war anständig bezahlt worden, mit 4 Einschillingmünzen, und die betrachtete er nun, ohne sich zu rühren, als sähe er in ihnen überrascht die Bestandteile einer traurig stimmenden Rechenaufgabe. Stevie starrte auf das Pferd, dessen Hinterteil infolge der Magerkeit des Gauls ungewöhnlich hoch aufragte. Der steife Stummelschwanz sah aus, als wäre er wie zum Scherz noch nachträglich angeklebt worden, und am anderen Ende senkte sich unter dem Gewicht eines riesigen, knochigen Kopfes der dürre, flache Hals, der einem mit vermottetem Pferdefell überzogenen Brett glich. Die Ohren hingen schlaff herab, und der gespenstische Umriss dieses stummen Erdbewohners löste sich in dem Dampf auf, der von Rippen und Kruppe in die feuchte, unbewegte Luft stieg. Der Kutscher stieß leicht mit dem eisernen Haken, der aus dem zerfetzten, beschmierten Ärmel hervorragte, gegen Stevies Brust. »Hör mal zu, Bürschchen, wie würde es dir wohl gefallen, wenn du hinter diesem Zossen sitzen müsstest, womöglich bis 2 Uhr in der Frühe?« Stevie blickte ausdrucklos in die wilden Äuglein mit den entzündeten Lidern. »Lahm ist er nicht«, flüsterte der andere nachdrücklich. »Sein Fell ist auch nirgends durchgewetzt. Sieh ihn dir an. Wie würde es dir gefallen?« Sein angestrengtes, kaum vernehmbares Flüstern verlieh dem, was er sagte, etwas Eindringliches, Geheimnisvolles. Stevies leere Blicke füllten sich langsam mit Furcht. Der Kutscher grunzte und fügte dann in seinem geheimnisvollen Flüsterton hinzu: »Man hat's nicht leicht auf dieser Welt.«